So, ihr Lieben, ihr dürft eure Plätze wieder einnehmen. Ihr dürft euch vom Foyer wiederkommen und euch hinsetzen. Genau, kommt von den Toiletten zurück. Wie wir es heute schon gehört haben, nehmt eure Plätze ein. Genau. Schön. Ja, genau. Ich mache heute weiter. Wir haben ja im September begonnen mit dem Thema Das Herz des Weisen und das Herz eines Sohnes. Da haben wir jetzt heute Teil 2. Genau. Juhu. Genau. Beim letzten Mal ging es ja viel um die Beziehung von uns zu Gott. Also quasi diese vertikale Beziehung. Ich habe irgendwie für diese Stunde so sehr diese horizontalen Beziehungen im Herzen gehabt, was wir heute auch schon gehabt haben, diese Einheit. Quasi diese horizontalen Beziehungen mit unseren Geschwistern. Das ist auch seit Wochen schon so auf meinem Herzen und wir haben es auch immer wieder bei den Intensivabenden und es ist irgendwie, es ist so da, diese Einheit unter den Geschwistern. Und da möchte ich jetzt einfach heute einsteigen. Weil Gott hatte immer Familie im Sinn. In diesem ganzen Erlösungswerk, in all dem, steht in Römer 8, 29, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Halleluja. Und sind hier viele Brüder? Sehr gut, okay, danke. Genau, also wir sagen natürlich Söhne und Töchter, es ist beide Geschlechter mit inbegriffen. Und als ich gebetet habe, ist mir so aufgefallen, dass ja eine Familie aus Söhnen besteht. Ja? Und das Waisen sind ja eigentlich außerhalb. Es kann eigentlich mit Waisen schlecht eine Familie stattfinden oder zumindest nur im ganz, ganz begrenzten Maße. Man sieht es ja oft auch in Familien, in wirklichen, also physikalischen Familien, wenn die ein Waisenkind aufnehmen, wenn sie es in ihre Familie aufnehmen, dann ist es einfach ganz, ganz, ganz schwer, dass diese Waisenkinder sich wirklich in die Familie finden, dass sie wirklich wissen, wie funktioniert Familie, wie reagiere ich, wie agiere ich mit meinen Brüdern und Schwestern. Und es ist ja wirklich, umso älter dieses Kind ist, umso schwieriger ist es wirklich, ein Sohn oder eine Tochter zu sein in dieser Familie. Weil ich habe mir, ja, eine Familie baut auf Liebe auf Bindung, auf Vertrauen, Fürsorge und Verständnis. Und wenn du das einfach lang nicht gelernt hast, dann tust du dir, glaube ich, brutal schwer. Und man sieht es ja auch, wenn jetzt zum Beispiel Kinder mit 3 Monaten oder so von Familien aufgenommen werden, dann kriegen die das viel eher hin, weil die sind noch nicht so, die Seelen sind noch nicht so in diesem Waisengeist geprägt, wie wenn du einen 10-jährigen Waisen aufnimmst. Und hier in dieser Welt ist es ja so, die Welt kennt eigentlich nur Waisengeist, weil ja der Mensch einfach getrennt ist von dem himmlischen Papa. Ich meine, die Menschen auf der Welt, die kennen zwar ihren physischen Papa im Normalfall, aber das ist natürlich nur ein ganz, ganz schaler Abglanz von dem, was eigentlich der Vater im Himmel für uns ist. Und umso länger wir in der Welt leben ohne Gott, umso mehr hat sich natürlich dieses Waisenbewusstsein in unser Herz und unsere Seele gebrannt. Und umso, ja, manchmal dauert es einfach manchmal länger, bis der Heilige Geist all diese Waisensachen von unserem Herzen weggenommen hat. Und das ist gar nicht schlimm, das ist einfach ganz normal. Genau. In 1. Petrus 2, 5 steht, und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Und wenn wir von der Welt ins Reich Gottes kommen, dann sind wir ein Stein. Genau. Und ich weiß nicht, wir waren damals in Israel, waren wir ja unterhalb des Tempels. Und das sind diese Riesensteine. Ich weiß nicht mehr, wie groß die waren. Die waren super riesengroß. Und die super, waren die nicht 20 Meter oder so? Also die waren wirklich riesig. Und ich kann mich erinnern, ich glaube, die waren echt perfekt. Also die waren riesig und die waren total perfekt gemacht, also richtig behauen. Und es war einfach dieses Fundament, Und sie waren einfach perfekt, sie haben perfekt zueinander gepasst und es war einfach stabil, da hat nichts dazwischen gepasst, die haben nicht gewackelt, da war keine Luft dazwischen oder so, also nicht Wackelsitz hat Luft, sondern die sind wirklich gesessen. Und das hat mich heute irgendwie so erinnert, wenn wir oder wenn eine Person aus der Welt ins Reich Gottes kommt, ist sie wie so ein Stein. Aber noch nicht so ein perfekter Stein, wie es wie unterhalb des Tempels zu finden ist, sondern ich habe es gesehen, wir sind einfach wie so ja, ganz unbearbeitete Steine mit so scharfen Kanten und ganz unförmig und einfach noch nicht so, als dass wir irgendwie was tragen könnten oder als dass wir irgendwo reinpassen. Und wir sind natürlich auch manchmal scharfkantig, das heißt, wir können manchmal Menschen verletzen auch, wenn wir einfach mit unserer Scharfkantigkeit manchmal um die Ecke kommen. Und wir passen einfach nicht so richtig rein. Und ich habe es gesehen, wie so ein Haus, das quasi aus so Steinen gebaut ist. Und wenn ich mir die Steine angeguckt habe, umso tiefer quasi die Steine lagen im Fundament, umso perfekter waren sie. Und du kannst ja quasi so einen unbearbeiteten Stein irgendwie schlecht unten einbauen, wenn dann bekommt dieses ganze Häuschen eigentlich eine Instabilität und dann funktioniert das nicht. Das heißt, wenn eine Person aus der Welt kommt, dann fängt die erstmal oben an, dann wird die einfach mal oben draufgelegt. Und umso mehr sie bearbeitet wird, umso mehr sie Form bekommt, umso die schönere Konturen sie bekommt, umso gerader sie wird, umso entgrateter sie wird, umso mehr kann sie quasi runterwachsen oder in diesem Haus und unten ein Fundament bilden. Und so können wir uns einfach sehen, dass wir wirklich von Gott durch den Heiligen Geist, durch das gesprochene Wort, durch das gelesene Wort, durch geistliche Geschwister und durch eine grundsätzliche Bereitschaft zur Veränderung, dass der Heilige Geist uns einfach als diese Steinchen einfach zubereitet, formt, reinigt, entgratet. Und dann passen wir nämlich als dieser lebendige Stein in den geistlichen Tempel und dann wird es nämlich auch stabil. Weil es ist natürlich so, jetzt wird die Zeit immer wilder und wir brauchen einfach ein stabiles Fundament, wir brauchen einen stabilen Tempel, wir brauchen wirklich ein Haus Gottes, das steht und das nicht irgendwie wackelt und wo jeder dann so, sondern wirklich das fest ist. Und genau, das heißt, wir sind bereit, uns formen und verändern zu lassen und wir sind bereit, als lebendiger Stein unseren Platz einzunehmen. Genau. Dann hat unsere Pastorin hat vor, ich weiß nicht, ob es 4 oder 6 Wochen her ist, am Intensivabend den Psalm 133 zitiert. Und der beschreibt ja so schön, was Gott in Gemeinschaft unter Brüdern quasi reingelegt hat, was für einen Segen er versprochen hat. Und da wollte ich einfach uns mit euch das ganz kurz mal noch anschauen. Ich habe ein bisschen zu viel Platz. Okay. Psalm 133, der ist nicht lang. Wie schön und wie wunderbar ist es, wenn Brüder einträchtig zusammenleben. Das ist so kostbar wie das duftende Salböl, das Aaron über das Haupt gegossen wurde, das hinabrann in seinen Bart, an seinem Körper hinunter bis zum Saum seines Gewandes. Es ist so erfrischend wie der Tau vom Berg Hermon, der auf die Berge Zions fällt. Denn dort verheißt der Herr seinen Segen und Leben, das niemals enden wird. Und ich habe mir das mal angeschaut, was eigentlich Gott versprochen hat in diesem Psalm. Wenn wir uns anschauen, dass Gott eben das Öl ausgießt, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Wir müssen jetzt nicht alle zusammen wohnen. Ich glaube, das ist in heutigen Zeiten ein bisschen schwierig. Also wir können es versuchen, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist einfach die geistliche Gemeinschaft, dass wir einfach ein Herz und eine Seele sind, so wie es wir auch schon öfter von der Apostelgeschichte gehört haben. Genau. Aber Gott gießt sein Öl aus. Und was ist im Öl alles drin? Es ist ein Nahrungsmittel. Das heißt, wir bekommen Nahrung in der Gemeinschaft. Öl wurde zur Salbung von Königen verwendet. Das heißt, du kommst in deine Berufung in der Gemeinschaft. Öl ist ein Opfer. Es ist eine wohltuende Erfrischung für das Gesicht. Habe ich jetzt, okay, habe ich jetzt noch nie versucht, aber ja, früher haben sie das als Erfrischung fürs Gesicht genommen. Das heißt, wir werden einfach erquickt, wir werden ja aufgebaut, ermutigt, erfrischt in Gemeinschaft unserer Brüder. Es macht Licht in der Lampe, das Öl. Das heißt, wir hatten es am Dienstag vom Licht. Deine Lampe wird aufgefüllt und dein Licht erstrahlt. Öl wurde zur Wundpflege genutzt. Das heißt, es ist Heilung da. In Gemeinschaft passieren Wunder. Dein Körper wird heil, deine Seele wird heil. Und es ist natürlich Gegenwart und Kraft des Heiligen Geistes. Wie wir es auch schon in der Apostelgeschichte gesehen haben, einfach der Heilige Geist kommt auf die Versammlung, auf die Gemeinschaft. Und das ist schon mal, sage ich mal, mega. Wer möchte sowas verpassen? Niemand. Dann habe ich mir angeguckt, was Tau ist ein Segen, eine von Gott gesandte Erfrischung. Wenn man sagt, okay, der Tau, der kommt vom Berg, dann, ja, was ist jetzt Tau? Aber es ist so, in Israel fällt von Mai bis Oktober kein Regen. So. Und über den Tau passiert die einzige Feuchtigkeitszufuhr in dieser Zeit. So. Das heißt, dieser Tau ermöglicht das Wachsen von Pflanzen, insbesondere der Sommerfrüchte, zum Beispiel Gemüse und Melonen. So, das heißt, in der Zeit, wo eigentlich normalerweise gar nichts so wirklich wachsen kann, verspricht Gott seinen Tau, dass Fruchtbarkeit hervorkommt. Dass einfach genau das Wachstum kommt, dass Ernte passiert. Gott verspricht es, dass aus Gemeinschaft Ernte kommt. Eigentlich fast übernatürlich, weil ich meine, es regnet ja effektiv gar nicht, aber Gott macht es trotzdem möglich. Und in der Bibel liest man auch, dass ausbleibender Tau ist tatsächlich auch ein Unglück für die Bauern und tatsächlich auch ein Fluch. Also es ist wirklich wichtig, dass dieser Tau kommt. Heißt für uns, auf brüderliche Gemeinschaft im Geist und in der Liebe gießt Gott wirklich massiven Segen aus. Und eigentlich wollte ich mir mal nochmal die Bibelgeschichte anschauen von dem verlorenen Sohn. Aber irgendwie habe ich eine andere Geschichte gefunden, wo es um Brüder geht. Da müssen wir gar nicht so weit blättern. Die ist ziemlich weit vorne tatsächlich. Ihr könnt euch denken, was es geht. Kain und Abel. Haben wir alle gehört? Okay, kennen wir. Sehr schön. Es ist tatsächlich die erste Geschichte, also nach Adam und Eva. So. Und interessant ist es quasi schon die erste Attacke des Teufels auf die Menschheit, auf Familie, auf Brüder. Und da sieht man, wie krass der Teufel eigentlich Brüder hasst, Familie hasst, Gemeinschaft hasst und wie wichtig für ihn die Funktion von einem weisen Geist ist. Aber wir schauen uns das gleich jetzt mal näher noch an. Ich stelle die Personen kurz vor. Wir haben Kain. Es ist der Erstgeborene, tatsächlich auch der erste dokumentierte, wirklich geborene Mensch in der Bibel. Und Eva sagt wörtlich über Kain: Mit der Hilfe des Herrn habe ich einen Mann geboren. Also Eva wurde sogar zitiert, also muss es echt was Krasses sein. Und sie, wow, ich habe einen Mann geboren. Sein Name bedeutet Speer, also krasser Typ. Und er hat, dieser Kain hatte auch Privilegien. Wenn man gemäß der damalig geltenden Regeln im alten Orient sich das anguckt, er war Stammhalter, er war zukünftiges Oberhaupt der Familie, er war quasi Patriarch dann später mal, er hätte den väterlichen Segen bekommen, er konnte sogar doppelt so viel erben als die anderen Brüder. So, also er war auch, was den Erzählverlauf angeht, die aktive und starke Person. Er wurde als Erster geboren, er bringt als Erster ein Opfer, er wird sogar von Gott angesprochen und er redet auch mit Gott. Also, nicht schlecht. So, jetzt zweite Person in der Geschichte, Abel. So, Abel ist jetzt eher so eine Randnotiz. So, seine Geburt wurde jetzt nicht wirklich so, hey, krass. Sein Name heißt Hauch und Nichtigkeit. Ja, gut, okay. Also, Gott hat ihn auch nicht angesprochen, er hat nicht mit Gott geredet, seine Mutter hat sich nicht super über ihn gefreut. Also, eigentlich ist er nicht wirklich... Ja, irgendwie auch keine wirkliche Konkurrenz für Kain gewesen, weil er unter ihm steht als Zweitgeborener. So, was natürlich dann passiert ist, dass Gott das Opfer von Abel angenommen hat, aber von Kain nicht. Ich meine, diese Opfergeschichte ist nochmal eine andere Geschichte. Ich möchte jetzt gerne quasi das beleuchten, was zwischen den beiden Brüdern passiert ist. Weil nämlich Kain hat es natürlich gesehen und es hat ihn natürlich gewurmt, dass Gott das Opfer von dem Nichts eigentlich von dem Hauch eingenommen hat und ihn und sein Opfer nicht. Und er wurde zornig, er wurde neidisch, er war missgünstig. Was ihn natürlich dann dazu verleitet hat, seinen Bruder umzubringen. Und da sehen wir natürlich, erste Attacke des Feindes nach dem Sündenfall, Bruder gegen Bruder. Und das Problem ist, Kain hat diese Gedanken quasi zugelassen in seinem Herzen. Er hat das gesehen, er hat sich da reingegeben, er hat sich vielleicht reingesteigert, er hat sich aufgeregt und er hat seinem Bruder gesagt, lass uns aufs Feld gehen, und der Bruder hat ihm vertraut. Er hat gesagt, okay, alles klar, lass uns aufs Feld gehen. So, was dann passiert ist, wissen wir beide, er hat ihn umgebracht. Mit der Konsequenz, dass Kain verflucht wurde vom Vater oder von Gott. Das heißt, er hat keine Frucht mehr und er war ein heimatloser Flüchtling, getrennt von der Familie. Im Land Nod, das heißt hebräisch, ruhelos, umherwandern, umherirrend. So, das heißt, wir sehen da, ein Weise lebt getrennt von der Familie. Und das ist der Wunsch vom Teufel, dass einfach Menschen sowohl getrennt von der richtigen Familie, von deiner Mama, Papa und so leben, weil das macht er ja auch gerade kaputt in unserer Welt, Familie, aber auch, dass Christen die Gemeinschaft verlassen, dass Christen separiert werden, dass aufgrund von Anstößen wirklich die Gemeinschaft verlieren. Und oft sehen wir das ja auch, wenn wir mit Christen einfach sprechen, die getrennt von ihrer geistlichen Familie leben, weil die irren auch oft ruhelos umher, so wie es quasi Kain im Land Nod war. Weil du sprichst mit denen und sagst, ja, also ich bin in den 3 Hauskreisen und auf der Konferenz und in den 5 Bibelschulen und in den 13 Gemeinden, aber die 12 von denen sind nichts. Und die, ja, und die irren umher. Ruhelos umher. Ruhelos. Und, aber wir haben auch Autorität, also gibt uns die Geschichte oder sagt uns Gott, weil Gott sagt ja zu Kain, warum blickst du so grimmig auf den Boden? Ist es nicht so? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen. Wenn du jedoch Böses planst, lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen, du aber sollst über sie herrschen. Das heißt, auch wenn wir so Gedanken haben, wenn vielleicht Anstoß kommt, wenn was passiert, ich meine, das kann viel passieren, wir sind viele Leute, da kann viel passieren, aber die Sünde will uns zu Fall bringen, aber wir können über sie herrschen. Wir müssen uns dem nicht reingeben, wir müssen nicht diesen Gedanken Raum geben lassen. Weil umso mehr wir das bewegen, umso mehr wir sagen, ja, stimmt ja, und dann rede ich noch mit jemand anders drüber und er sagt, ja, du hast vollkommen recht, das stimmt, das geht gar nicht. Und umso mehr Raum gewinnt es in unserem Herzen und umso mehr kann quasi der Feind uns auseinanderbringen. Und mein Luther hat es ja gesagt, du kannst nicht verhindern, dass die Krähen über deinen Kopf kreisen, aber du kannst einfach verhindern, dass sie ein Nest bauen. Und das lernen wir aus dieser Geschichte. Genau, und dann würde ich sagen, wir schauen einfach an, was noch so Fallstricke sind oder in welchen Bereichen unseres Lebens sich noch so ein bisschen Weisengeist einfach festsetzen kann. Genau, da die letzte Stunde ja schon im September war, würde ich ganz kurz die ersten 3 Punkte nochmal wiederholen, für die noch nicht dabei waren. Ich glaube, wir teilen das Blatt nochmal aus. Oder wer hat denn noch diese Tabelle noch nicht? Okay, also die Tabelle gibt es auch auf der Homepage. Die könnt ihr euch anschauen. Schul-Homepage, genau. Okay. Und es ist quasi die Tabelle. In der Mitte sind die Punkte. Und links ist das Herz eines Weisen und rechts das Herz eines Sohnes. Und wir schauen uns jetzt erstmal die ersten 3 Punkte an. Das erste Punkt ist, wie unterscheiden sich diese Ansichten vom Bild von Gott, ja? Also wie schaut das Herz eines Weisen auf Gott? Er sieht Gott als Meister oder Herrn. So, ja, man weiß es nicht so recht, meint das gut mit mir und vielleicht mache ich ja schon wieder was falsch und immer so ein bisschen unsicher, immer so in Hab-Acht-Stellung, man muss ja schon ein bisschen gucken und man kann nicht ganz vertrauen. Der Sohn sieht Gott als liebenden Vater. Er weiß, der Papa liebt mich. Der Papa liebt mich bedingungslos, er hat nichts gegen mich, überhaupt nichts mehr. Er hat alles für mich vorbereitet, ich bin in seiner totalen Gunst. Mir kann nichts passieren, weil ich wirklich in den liebenden Armen des Vaters bin. Dann haben wir die Abhängigkeit. Ein Weise ist unabhängig und selbstständig, sowohl von Gott als auch von Geschwistern. Also heißt, ja, ich kann das alles selber, ich bin selber so toll, ich habe das alles im Griff und ich brauche eigentlich keinen Gott. Ich meine, ich kann Sonntag in die Kirche gehen, das ist super und da ist Gott auch toll, aber sonst, also ich, mega Job, ich habe ein Haus und eine Familie, also bin unabhängig und selbstständig. Ich brauche keine Geschwister, ich kann alles selber, brauche kein Mensch. Aber der Sohn erkennt, dass wir voneinander abhängig sind. Ich kann nicht leben ohne meine Geschwister, wie wir es gesehen haben. Mir geht Segen durch die Lappen ohne meine Geschwister. Ich erkenne die Notwendigkeit wirklich, alles in meinem Leben Gott hinzugeben. Ich erkenne die Notwendigkeit, dass vielleicht das, was ich denke, was ich selber erwirkt habe in meiner Arbeit, dass ich jetzt eine Leitungsposition habe oder dass ich jetzt eine Firma aufgebaut habe, dass es eigentlich von Gott geschenkt ist. Dass ich da eigentlich gar nichts, also klar, natürlich, du strengst dich an, du arbeitest viel und so, aber es ist Gott gegeben. Wir sind abhängig von Gott. Und er wird uns auch nicht hängen lassen, sondern er macht's. Dann ein Punkt ist auch die Theologie. Ein Weise lebt mit dem Liebe zum, mit der Liebe zum Gesetz. Wir sehen es bei den Juden. Die Juden kennen den Vater noch nicht, weil Jesus ja eigentlich da gekommen ist, um den Vater vorzustellen. Aber dadurch, dass sie Jesus nicht kennen, kennen sie den Vater nicht. Das heißt, sie lieben das Gesetz. Und wir sehen einfach, was für eine Frucht aus dieser Liebe entsteht. Es ist einfach auch viel Härte, viel du musst und du hast schon wieder nicht eingehalten und so weiter und so fort. Dieses immer dieses Kämpfen und ja, ich muss besser sein, ich schaff's nicht und Aber der Sohn lebt mit dem Gesetz der Liebe. Und das lesen wir in Markus 12, 29, 31. Das höchste Gebot ist das: Höre Israel. Der Herr, unser Gott, ist der Herr allein und du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese beiden. Und interessanterweise ist es ja ein Doppelgebot, das heißt, es geht da nicht nur um meine Liebe zu Gott, sondern es geht da auch um die Liebe zu den anderen. Und das fand ich eigentlich auch so stark, dass wir, wie gesagt, nicht nur im Gesetz zur Liebe mit ihm stehen, sondern auch wirklich zueinander. Halleluja. Okay, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den neun Punkten. Und zwar geht es um das Thema Sicherheit. Ein Weise fühlt sich unsicher, hat einfach keinen Frieden, lebt im Unfrieden. Ist immer so ein bisschen so, mache ich überhaupt alles richtig und ich habe bestimmt schon wieder irgendwas falsch gemacht und immer diese Unsicherheit und und auch gegenüber Gott, weil ich einfach Gott nicht vertraue, irgendwie, ja, wer weiß, was passiert und was morgen ist und was die Welt macht und was mit der Wirtschaft passiert, ist immer diese Unsicherheit. Ich habe mal bei Wikipedia rausgegoogelt, was Vertrauen heißt. Das Vertrauen auf eine andere Person beinhaltet Überzeugungen über ihre Redlichkeit und ihre zukünftigen Handlungsweisen, also das, was sie tut. Man erwartet, dass diese Person einem hilfreich sein oder jedenfalls nicht schaden werde. Vertrauen bringt daher Kooperation hervor. Hierbei macht der Vertrauende, also wir, Aspekte seines eigenen Wohlergehens, meine Finanzen, meine Gesundheit, meine Beziehung, und seiner Sicherheit vom Verhalten des Kooperationspartners abhängig, geht mit seinem Vertrauen also auch ein Risiko ein. Das heißt, wenn wir Gott vertrauen, gehen wir auch ein Risiko ein. Wenn wir anderen vertrauen, Geschwistern, gehen wir auch ein Risiko ein. Und das finde ich schon auch irgendwie, das fand ich irgendwie faszinierend, irgendwie, ja, dass es wirklich ein Risiko ist, wenn man jemanden vertraut. Und was ein Sohn lebt in Ruhe und Frieden. Und da ist ja wirklich dieses Wort Shalom. Dieses Wort Shalom ist ja nicht nur Friede, sondern es ist ja so, so tief. Und ich glaube, man könnte Stunden über dieses Wort überhaupt sprechen. Ich habe jetzt nur mal ein paar Punkte rausgesucht. In diesem Frieden, in diesem Shalom, in diesem göttlichen Frieden ist Wohlstand, Gesundheit, Sicherheit, Ausdruck der Hoffnung, ein Symbol der Harmonie zwischen Mensch und Gott, Wohlergehen, Glück und Ruhe und so, so, so viel mehr. Das heißt, wenn wir wirklich als Sohn, wenn wir diese Gewissheit haben, ich bin ein Sohn des Vaters, dann kann uns wirklich niemand aus diesem Frieden holen. Wir sind wie, also ich merke das immer, wenn ich vielen Sprachen bete oder einfach im Lobpreis bin, dann ist diese Bubble einfach um einen, diese Friedensbubble. Und dann kann dann Nachrichten kommen, was will, und dann weiß ich einfach, ach, der Papa liebt mich, es ist alles schön. Der Himmel hängt voller Geigen. Es ist diese Gewissheit da. Und wenn wir dann eben in Sprachen beten, dann erbauen wir uns auch in dieser Gewissheit. Das heißt, sollte mal jemand deinen Frieden klauen wollen, dann bete in Sprachen und mach Lobpreis. Und du wirst sehen, es wird sich ändern. Und diese Friedensbubble wird sich wieder aufbauen um dich und du bist wieder in der Ruhe. Genau. Dann ein anderer Punkt ist das Thema Anerkennung. Ein Weise strebt nach Lob. Er buhlt um die Anerkennung und Akzeptanz von Menschen. Man sieht es ja manchmal, jetzt wenn es darum geht, was in der Gemeinde zu machen oder auch in einem Job ist es auch so, ich will gesehen werden. Also ich weiß noch, als ich eine Ausbildung gemacht habe, da habe ich immer ganz, ganz laut die Spülmaschine ausgeräumt. Und es hat funktioniert. Und die Chefin so, ja, die Sabrina, die räumt immer die Spülmaschine aus. Ja. Okay. Genau, also dieses wirklich, ich will gesehen werden, ich hoffe, jemand sieht mich, jemand bekommt es mit, was ich Tolles mache. Genau, also ja. Das geht alles auch im geistlichen Bereich. Ich versuche einfach, durch Taten angenommen zu werden. Ja? Wir haben es zum Beispiel, ich bete für Menschen. Ich meine, für Menschen beten ist gut, aber es kann auch aus diesem Herzen raus passieren, dass ich gesehen werden will, dass ich irgendwie Anerkennung will oder dass dieser Mensch dann irgendwie auch also zu mir gezogen wird oder dass ich immer über die Person prophezei und dann sage, wow, das ist so toll und ja und immer diese Gegenwart suche, damit ich wieder eine Prophezeiung bekomme oder nochmal ein Gebet. Ich meine, das ist ja alles an sich nicht schlecht, aber wenn du diese Herzenshaltung hast, ich weiß nicht, ist da Manipulative das Richtige oder ich weiß es nicht, einfach die Menschen zu ziehen, ja, das Motiv ist einfach nicht rein. Und das hatten wir, glaube ich, auch bei dem Thema über geistliche Leiterschaft, dass es da auch manchmal passieren kann. Weil dann ist es natürlich, wenn dann mein Motiv nicht rein ist und die Anerkennung bleibt aus, dann kippt es halt schnell ins Gegenteil. Ja? So, was ich damals alles gemacht habe, jetzt habe ich da schon 100 Mal für den gebetet und ja, was ich in die Gemeinde alles gemacht habe und keiner hat es gesehen, niemand hat mich gelobt. Ja, ist alles schon gehört. Ja. Aber das ist eigentlich gar nicht so lustig, weil die Menschen, die haben da wirklich dieses Loch und die Menschen wirklich, die definieren sich darüber und es ist wirklich schlimm für die, wenn sie dann wirklich diese Anerkennung nicht kommt oder dieses Lob und die Akzeptanz und die Annahme. Oder ich gebe nur, um zu erhalten. Also ich schenke dir zum Geburtstag was, aber ich erwarte eigentlich schon, dass ich auch was bekomme. Ja. Das war früher bei mir auch so. Oder man hat immer was bekommen, wenn man eingeladen war. Und dann wusste man, ja, man muss zurück was geben. Aber wie ist es quasi, wenn ein Sohn, oder wie steht ein Sohn zum Thema Anerkennung? Er ist total akzeptiert in Gottes Liebe und gerechtfertigt durch Gnade. Das heißt, meine Gunst und mein Stand beim Vater ist unabhängig von meinen Taten. Das heißt, ich definiere mich nicht drüber, wie viel ich mache, wie viel ich für Leute bete, wie viel ich prophezei, wie viel ich für die Gemeinde arbeite, wie viel ich Bibel lese oder sonst irgendwas, sondern der Vater liebt mich einfach. Ich kann auch geben ohne Hintergedanken, ohne dass ich was dafür bekommen muss. Ich kann aber auch empfangen, ohne den Druck haben zu müssen, dass ich wieder was geben muss. Man hat es bei Jesus so gut gesehen. Ihm war das effektiv wurscht, was die Menschen von ihm gedacht haben. Also er hat einfach sein Ding durchzogen, das, was der Vater ihm gesagt hat, macht es. Und auch wenn Menschen Anstoß genommen haben an seinem Dienst, er hat es einfach weitergemacht, weil er war nicht darauf hingewiesen, oder ja, was Menschen von ihm denken. Oder er war nicht darauf angewiesen, was Menschen von ihm denken. Oder ja, mögen die mich jetzt? Oder schauen die mich komisch an? Oder wollen sie mich vielleicht umbringen? Ich meine, das ist alles ja vorkommen. Also er wusste einfach, dass er total vom Vater angenommen ist, komplett geliebt ist und dass er einfach den Willen des Vaters tut. Wir benehmen uns natürlich auch nicht daneben, sondern wir geben auch Menschen keinen Grund zum Anstoß. Aber wir haben einfach im Hinterkopf, was ist mir wichtiger? Was Gott von mir denkt oder was die anderen von mir denken? Genau. Das heißt, wir müssen nicht nach Anerkennung streben. Genau. Soll ich noch einen Punkt machen? Okay, gut. Sonst kommen wir nie durch mit der Liste, gell? Okay. Mein Lieblingspunkt. Genau. Dienstmotiv. Habt jetzt keine Angst davor, irgendwie, wenn wir das jetzt besprechen, dass man sagt, oh nein, ich habe aber die falschen Motive, aus denen ich diene oder irgendwas. Also nicht von irgendeiner Seite, von der falschen Seite vom Pferd fallen, okay? Okay, ein Weise hat das Bedürfnis, Gott und andere durch persönliche Leistung zu beeindrucken oder hat überhaupt keine Motivation zu dienen. Wir schauen mal dieses überhaupt keine Motivation zu dienen an. Weisen fühlen sich ja nie zugehörig. Die stehen immer irgendwie allein in der Ecke und so und ich gehöre da gar nicht so ganz dazu und oh, das geht mich alles nichts an und die anderen machen schon und ich will da eigentlich gar nicht so viel damit zu tun haben. Das sind immer so ein bisschen Außenseiter. Und dieses Bedürfnis, Gott und andere durch persönliche Leistung zu beeindrucken, ich habe es mir aufgeschrieben mit dienen, weil müssen. Und dieser Punkt, als ich das 2022, als ich mit dem Punkt konfrontiert war, war das wirklich was, was mein Herz gebrochen hat. Weil ich habe damals nicht verstanden, dass Gott mich liebt, dass Gott mich erlöst hat um meiner Willen und nicht um dessen, was ich für ihn tun kann. Und genau. Und dieses Wort, was mich am meisten geschockt hat, war einfach dieses Ministry-Sklave. Und ich war das ganz lang, dieser Ministry-Sklave. Und ich wusste, oder mein Gedanken war, okay, du bist jetzt irgendwie im Reich Gottes und du musst es tun. Das ist halt dein Job. Und das Gott erwartet es von dir, die anderen erwarten es von dir und du musst es jetzt tun. Aber das ist eigentlich ein Käse, weil wir sind in erster Linie zur Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, geschaffen. Wir sind seine Kinder, er hat uns in sein Reich geboren. Und es ist ja auch so, wenn jetzt zum Beispiel ein Paar ein Kind bekommt, dann ist es ja nicht, dass man jemanden hat, der arbeiten kann für einen. Also ich meine, das ist vielleicht schon in afrikanischen Ländern so. Ja, manchmal ist es ja wirklich so oder war vielleicht vor 100 Jahren mal so. Aber ein Kind ist ja in normalen Ehen und Familien ein Ausdruck der Liebe zwischen zwei Menschen. Und wir sind einfach auch ein Ausdruck der Liebe von Gott einfach. Und das ist quasi unsere Bestimmung und unser erster Punkt, warum wir da sind. Und das hat sich Gott sei Dank geändert bei mir. Oh, danke Jesus. ich sehe jetzt den Dienst nicht mehr als Fokus auf den Dienst. Also ich muss jetzt machen, damit halt die Bücher verkauft sind oder ich muss jetzt machen, dass der Boden geputzt ist oder so, sondern wir haben ein Vorrecht zu dienen. Wir fokussieren uns quasi auf das, was unser Dienst hervorbringt. Also diene ich im Lobpreisteam, dann geht es jetzt nicht darum, dass ich sage, okay, ich mache es halt da und spiele halt die Cajon oder so, sondern es geht darum, dass ich wirklich den Menschen diene, dass ich sage, okay, wow, ich stelle mich zurück. In dem Moment kann ich natürlich in den Lobpreis nicht so hingehen, wie wenn ich jetzt als Zuschauer da bin, aber ich gebe mich hin für andere. Aus der Liebe zum Vater und aus der Liebe zu den Menschen diene ich, damit sie hervorkommen, dass sie dem Vater begegnen können, dass sie wirklich empfangen können. Und das ist so, das ist ganz anders, weil dann wird der Dienst auch nicht mehr schwer, sondern dann weiß ich, okay, wow, ich mache das jetzt nicht nur, weil ich jetzt da eingeteilt bin oder weil ich mich halt da blöderweise mal dazu gemeldet habe, sondern es sondern mein Motiv ist wirklich der Genuss, die Freude. Genau, die positive Leidenschaft oder Ehrgeiz auch für das Reich Gottes, dass es wirklich, dass es was hervorbringt, dass es was anschiebt, dass das Reich Gottes gebaut wird, dass Menschen ins Reich Gottes kommen. Es ist auch ja, wenn die Techniker, ihr seid wirklich dafür zuständig, dass das Wort Gottes auf YouTube kommt, dass das Wort Gottes übersetzt wird ins Englische, ins Russische, dass wir Ton haben, dass wir Beamer haben, dass die Übertragung funktioniert, dass die, ja, dass am Welcome-Tisch, dass die Leute Übersetzung bekommen, dass sie wissen, wo sie hin müssen. Jeder von uns dient Menschen und dient nicht einem Dienst. Und es ist so krass, wenn das mal ins Herz gefallen ist. Das ist ganz anders. Oh. Und wir müssen uns auch nichts erarbeiten bei Gott. Gottes Liebe verändert sich auch nicht, ob du jetzt irgendwie zweimal in diesem Monat am Welcome-Tisch warst oder nur einmal. Oder ob du jetzt das so gemacht hast oder nicht gemacht hast. Das ändert nichts, weil du bist einfach ein Sohn, der geliebt ist. Und aus der Gemeinschaft dienen wir. Und wir müssen auch aufpassen, weil gerade der Feind, der attackiert auch sowas, habe ich festgestellt. Der kommt dann und sagt, ja, schau mal, das erschöpft dich voll und dann hast du gar keine Zeit mehr. Und ja, oba, baba und so. Und wie Kain kann man da auch wirklich reinfallen und sagen, oh, stimmt eigentlich. Stimmt eigentlich schon, gell? Ich glaube, ich muss einfach ein bisschen kürzer treten. Und wirklich, also wir müssen da wirklich unterscheiden, wo kommt dieser Gedanke her? Klar, Gott will nicht, dass wir ausbrennen, Gott will nicht, dass wir, dass wir einfach über unsere Limits gehen, aber dann kann man das in Ruhe einfach, im Frieden mit Gott, vor Gott bringen und sagen, hey Papa, was ist da los? Muss ich auf meinen Körper achten, muss ich auf meine Seele achten oder sind es einfach bloß Lügen des Feindes, die mich abhalten wollen, meinen Platz einzunehmen? Genau. Und ich würde sagen, damit schließe ich heute. Und genau, dann geht es irgendwann weiter. Amen. Oh, damit halten keine Lügen uns mehr ab, unseren Platz einzunehmen. Preist den Herrn, damit schließt sich der Kreis vom Anfang. Gott will, dass jeder seinen Platz einnimmt in Liebe, in Freiheit und in diesem Bewusstsein, als ein Sohn Gottes dienen wir dem Vater, dienen wir den Menschen, bringen wir sein Reich voran, nicht weil wir müssen, sondern weil es das größte Vorrecht ist, das es gibt. Amen. Weil es ist das größte Vorrecht, wenn Gott dich dabei gebraucht, sein Reich zu bauen. Stell dir mal das vor. Also er braucht ja niemand von uns eigentlich. Ne? Er kann ja alles selber bauen. Ne? Er hätte auch schon im Alten Testament, er hätte seinen Tempel selber bauen können. Wäre kein Problem gewesen. Einfach ein paar Engel schicken, Tempelbau, okay, kein Problem. Hätte er können. Ne? Aber er hat sich von Anfang an, und das findest du vom Anfang der Bibel an, er hat sich von Anfang an entschieden, uns als Menschen einzubeziehen und zu gebrauchen, sogar essentiell zu gebrauchen, sodass tatsächlich sein Reich nicht gebaut wird ohne uns. Das ist ein gewaltiges Vorrecht. Das ist wirklich, damit hat Gott wirklich sein Reich ein Stück weit in unsere Hände gelegt. Das ist Vertrauen. Also der Vater im Himmel hat tatsächlich keinen weisen Geist. Amen, Halleluja, ja, das ist so. Also ich sage so, der Vater im Himmel und Jesus, der Sohn und der Heilige Geist, ist das einzige Wesen im ganzen Universum, das frei ist von jeglichem weisen Geist. Amen. Und deswegen kann er so bedingungslos vertrauen. Auch auf die Gefahr hin, dass wir es versemmeln. Amen. Vertraut er. Ja? Halleluja. Und je mehr wir in sein Bild verwandelt werden, umso mehr können auch wir vertrauen. Sowohl Gott vertrauen, dass er mit uns ist und dass er uns hält und dass er eben nicht zulässt, dass wir ausbrennen oder dass wir kaputt gehen oder sonst irgendwas. Und gleichzeitig andere Menschen vertrauen, mit denen er uns zusammengestellt hat, die uns vielleicht sogar gesetzt hat als Leiter oder im Beruf oder wie auch immer, in der Familie, ja, unsere natürlichen Eltern, wenn wir noch Kinder sind und so weiter, zu vertrauen, dass Gutes durch sie hervorkommt in unserem Leben. Amen. Das ist doch wunderbar, das ist eine herrliche Freiheit. Also deswegen ist Gott so frei, weil er immer vertrauen kann, weil er immer nur, also er ist ein Gott des Glaubens. Weil er ein Gott der Liebe ist, ist er auch ein Gott des Glaubens. Wer vollkommen liebt, vertraut grenzenlos. Amen. Dein Maß der Liebe limitiert dein Vertrauen immer. Ja? Weil es heißt ja, die vollkommene Liebe treibt jede Furcht aus. Das heißt, jedes Misstrauen, jede Angst, dass irgendwas uns schaden könnte, wird ausgetrieben durch die vollkommene Liebe. Das heißt, vollkommenes Vertrauen kommt sozusagen auf den Flügeln der vollkommenen Liebe daher. Amen. Und das ist das Herz, das Gott uns gegeben hat. Er hat es uns ja eigentlich schon gegeben. Ne? Hesekiel 36, er gibt ein neues Herz in unser Innerstes. Ein neues Herz, und das ist kein Waisenherz, sondern es ist das Herz des Sohnes, es ist das Herz eines Kindes Gottes. Unsere Seele hat manchmal noch diese Reste von Waisengeist, die sie noch so in sich trägt, in manchen Phasen noch hier misstraut, da noch nicht vollkommen von der Liebe durchdrungen ist. Aber durch solche Botschaften wie heute Abend werden wir immer freier. Wenn du dich erkannt hast an irgendeinem Punkt, auch das ist übrigens wichtig, schieb's nicht auf die lange Bank. Wenn du dich erkannt hast an irgendeinem Punkt, geh am besten gleich heute Abend auf einen der Lehrer hier in der Glory Life Schule, wir haben ja einige, oder Befreiungsdienst, Heilungsdienst, geh auf sie zu, pastorales Team, lass dich freisetzen und sag, ja, da habe ich noch diesen Waisengeist, ich merke, dass ich, da ist noch dieser Kainsgeist in mir von Eifersucht oder von Vergleichen oder von nicht ertragen können, dass jemand anders irgendwie eine Gunst hat, die ich nicht habe. Oder da ist noch das in mir, ich entdecke das in mir. Ja, also wenn ich was tue für Gott und ich habe 2 Tage niemand, der mich lobt oder mich anerkennt, dann ging ich gleich und so weiter. Ja. Dann lass dir diese Reste von weisen Geist aus deiner Seele raushauen. Amen. Schieb's nicht auf die lange Bank. Ja, der Heilige Geist überführt uns, nicht um uns zu verdammen oder um zu sagen, ah, da hast du noch ein Problem, das weißt du hoffentlich, ja, dass du da ein Problem hast. Nein, sondern wenn er dir ein Problem aufzeigt, dann immer um dich freizusetzen. Amen. Und zwar sofort. Amen. Dass du nicht nach Hause gehst. Weißt du, es ist genau das Gleiche jetzt nach dem Wochenende. Ich habe schon gehört von dem einen oder anderen, der sagt dann, ja, ich glaube, bei mir ist da noch eine Schlange irgendwo. Also, das bringt gar nichts. Wenn du denkst, dass noch eine Schlange da ist, dann hau sie raus, und zwar jetzt. Ja, und geh nicht rum mit dem Bewusstsein, vielleicht sind noch Schlangen hier oder da. Es ist reine Verunsicherung, verstehst du? Es ist der Feind. Es ist immer der Feind, der verunsichern will. Der Waisengeist verunsichert. Das ist das Wesen des Waisengeistes. Der Sohn weiß, wer er ist, und wenn er in seiner Seele was erkennt, hey, da ist noch was, von mir ist auch eine Schlange oder was er immer erkennt, oder ein Skorpion oder keine Ahnung, eine Echse oder sonst irgendein Tier, ist da nicht reingehört, dann gehst du es an und haust du es raus oder lässt dir es raushauen, aber du gehst nicht rum in diesem Unsicherheitsbewusstsein, bei mir ist vielleicht noch irgendwas, ich weiß zwar nicht so genau was, aber irgendwas ist da. Nein, das ist der Waisengeist, der will dich immer verunsichern. Amen. Wenn da was ist, dann nimm es an und raus damit. Pack's an. Die Schlange hebst du auf, ja, pack sie beim Kopf. Shabbat. Halleluja. Amen. Oder den Waisengeist, ja. Pack ihn beim Kopf und dann raus damit. Amen. Also nimm das wahr, auch heute Abend. Ja, das Angebot steht wirklich auch von hier vorne in der ersten Reihe. Sind ja einige, die dir dienen können, auch, und pastorales Team und so weiter. Auch sonst, Glory House Leiter sind auch hier im Raum. Also geh einfach auf Leute zu, denen du vertrauen kannst, und lass dir es raushauen.